Kundgabe 8844. Empfangen am 22.08.1964. Rassefragen, Wiederverkörperungslehre. Es sind diese Fragen nicht so einfach zu beantworten, weil ihr alles unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass ihr Menschen euch nur im Erdenleben aufwärts entwickelt. Es wird euch immer wieder gesagt, dass dieses Erdenleben der einzige Weg ist, die Gotteskindschaft zu erreichen. Dass ihr also bei gutem Willen diese auch erreichen könnt. Doch es ist dies nur den wenigsten Menschen möglich, besonders in der Zeit des Endes, wo die Liebe gänzlich erkaltet ist. Ihr bedenket aber nicht, dass die Entwicklung im jenseitigen Reich weitergeht, dass ich viele Schulhäuser habe, wo fortgesetzt werden kann, wieder bei gutem Willen, was auf Erden versäumt wurde. Jedoch jenes Ziel, die Gotteskindschaft, nicht mehr erreicht werden kann. Wo aber auch das Wesen wieder absinken kann in die Tiefe und dann meine erbarmende Liebe, die eure Fürbitte anfordert, den Wesen zu Hilfe kommt. Ihr müsstet immer mit ewigen Zeiten rechnen, so wie eine Erlösung durch Jesus Christus nicht erfolgen konnte. Vor mir aber sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und wenn ihr nun die Frage aufwerfet, ob sich eine Ausgleichungsmöglichkeit bietet für jene, die mein Wille inkarniert hat als Neger, so stelle ich euch die Gegenfrage. Wisset ihr, ob ein weißer Mensch nicht seine Inkarnierung missbraucht zu gottwidrigem Tun? Was nützet es diesem, wenn er im Wissen weit über dem Ersteren steht, wenn er völlig glaubenslos und ohne Liebe sein Leben verbringt, wohingegen der Erstere von Gemüt gut sein kann und also weit über dem Anderen steht? Es ist die Glaubenslosigkeit das größte Übel, das einem Menschen anhaften kann, denn er steht noch in einer argen Fessel dessen, der ihn herabzieht. Und diese Menschen sind auch nicht in einer Erdperiode zu erretten. Doch sie kehren nicht als Mensch wieder zur Erde zurück, sondern ihre Bannung in der Materie erfolgt, sowie auch die im Jenseits Befindlichen, die zur Tiefe gesunken sind und bei denen das Erlösungswerk keinen Erfolg hatte. Dann also genügt nicht eine Erlösungsepoche. Wie aber auch die sogenannten halbwilden Menschenrassen ihre erste Verkörperung auf dieser Erde erleben, die gleichfalls, wenn sie jenseits ihre Weiterentwicklung nicht anstreben, herabsinken und erneut wieder gebannt werden. Diese Bannung also findet statt, immer bei der Auflösung der Erde zum Zwecke der Wiederherstellung göttlicher Ordnung. Jedoch ist dies keine Wiederverkörperung, wie ihr Menschen sie euch vorstellt, dass ihr eine solche beliebig erwünscht und sie euch auch erfüllt wird. Ihr stellet euch alles begrenzt vor, sowohl im Hinblick auf die Zeit als auch auf den Ort, wo ihr hinversetzt werdet. Ihr rechnet nicht mit Ewigkeitsbegriffen, die eben für euch Menschen schwerwiegend sind. Und vor einem solchen Ewigkeitsbegriff steht ihr, wenn das Werk der Umgestaltung der Erde vor sich geht. Dann werden alle Menschen wieder den Entwicklungsgang von vorn beginnen müssen. Doch nicht so, wie ihr es wünschet, dass ihr zwecks Vervollkommnung wieder auf die Erde zurückkehrt. Ein Vollkommenwerden ist auf dieser Erde möglich, erfordert aber euren ganzen Willen und euren ganzen Einsatz. Dass dieses aber nicht mehr angestrebt wird, dafür geben euch die Menschen selbst die Erklärung, denn sie sind lieblos und gänzlich bar jeglichen Glaubens. Wo jedoch Jesus Christus ernstlich angerufen wird im Geist und in der Wahrheit, wo er noch als Erlöser erkannt und anerkannt wird, dort ist auch die Liebe. Und diese garantiert auch, dass der Mensch vollkommen wird, wie sein Vater im Himmel vollkommen ist. Einer noch unreif abgeschiedenen Seele gesellen sich im Jenseits zahllose Helfer bei und leiten sie sicher zur Höhe. Ist sie jedoch unwillig, dann sinkt sie zur Tiefe, kann aber auch da noch Erlösung finden. Und sind alle Mühen der lichtvollen Welt vergeblich, dann wird sie am Ende wieder neu gebannt. Wenn ihr nun wisset, dass der Liebegrad maßgebend ist für den Grad der Erkenntnis, den die Seele beim Abscheiden von dieser Welt hat, dann werdet ihr es auch verstehen, dass alle Geistesrichtungen, welche bestrebt sind, die Liebe zur Entfaltung zu bringen, auch das Erkennen Jesu Christi vor oder nach ihrem Ableben zur Folge haben. Und wieder werden diese auch Erlösung finden, so wie sie ihn erkennen. Es wäre also auch dann nicht nötig, sich nochmals auf der Erde zu verkörpern, um nun also den Glauben an ihn zu finden. Doch eines ist zu bedenken, dass auch diese Geistesrichtungen Kenntnis haben zuvor, schon von dem göttlichen Erlöser, und dass es an ihnen selbst liegt, ob sie sich von mir Hilfe erbitten, ihnen rechte Aufklärung zukommen zu lassen. Denn diese Forderung von mir ist berechtigt, dass man mich selbst um Aufklärung angeht über solche Probleme, die nur ich selbst zu lösen vermag, und dass ich auch diejenigen belehre, die den ernsten Willen haben, darüber in der Wahrheit zu stehen. Und so wie sie dieses nicht unterlassen, werden sie auch Anwärter auf die Gotteskindschaft sein, denn sie werden, wo sie es können, auch ihr Wissen verbreiten. Die Notwendigkeit einer Reinkarnation auf dieser Erde ist also in keinem Fall gegeben. Dagegen wird von Seiten der Lichtwelt eine nochmalige Inkarnierung erbeten, um einer Mission willen, die nur ein Lichtgeist auf dieser Erde erfüllen kann, die dann aber auch dem Wesen die Gotteskindschaft eintragen kann. Es aber selbst ohne Wissen ist, nur ahnet durch die Mission, die ihm aufgetragen wurde. Amen.